Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Jetzt geht es um die Initiative Gemeines Europa-Wahlprogramm. Dazu habe ich bei mir im Krähennest-Raum Mumble, Jill und Malte. Hallo ihr zwei. Hi. Ja, hallo. Und es heißt Initiative Gemeinsames Wahlprogramm, nicht Gemeines. Genau, so gemein ist es auch wieder nicht. Habe ich, siehst du, auch das schneide ich nicht raus. Ich habe gesagt, gemeines Wahlprogramm. Okay, schöner Versprecher. Könnte fast geplant sein. Okay, Sinn und Zweck heute ist, dass wir ein bisschen was erzählen wollen und verbreiten wollen. Das heißt vor allem ihr seid ja die Wissenden in dem Bereich. Es gibt ein gemeinsames Wahlprogramm. Ich gebe jetzt einfach mal Jill das Wort, um zu erklären, was Inhalt und Kern unserer heutigen Bekanntmachung ist. Ja, okay. Danke dir erstmal und also die Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm, das Wort ist auch wichtig in dem Namen, auch wenn es länger macht. Es geht darum, dass wir ein Europawahlprogramm brauchen, weil schon nächstes Jahr ist Europawahl 2014 im Mai und wir haben uns das angeguckt und festgestellt, ups, da fehlt ein Parteitag. Ich erkläre das mal kurz. Wir haben Bremen im Dezember, da werden wir Ämter neu wählen, neu besetzen. Wir haben Bochum 2 im Januar, wo wir den Wahlvorschlag, also die Liste für die Europawahl besetzen wollen. Und dann fehlt ein dritter, um das Programm für diese Wahl zu machen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn das so ist, dann versuchen wir, genauso wie bei der beim letzten Parteitag, zumindest einen Großteil, wenn nicht alles, des Programms in eine Runde zu entscheiden, zu beschließen. Und damit es angenommen wird, müssen wir natürlich die Debatte vorverlegen. Das heißt, die Leute müssen sich vorher über diese Anträge unterhalten haben, gefragt worden sein, mitgenommen worden sein. Und das ist das, was diese Initiative versucht. Denn das die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm, was ich ja gerade dann eben schon falsch gesagt hatte, die gibt es ja auch und die war ja auch schon mal sehr erfolgreich. Für diejenigen, die vielleicht neuer dabei sind und es innerhalb der Piratenpartei noch nicht wissen, hat man das Problem, wenn jeder einen Antrag stellen darf, was wir ja basisdemokratisch wollen, haben wir das Problem, dass natürlich bei so vielen Anträgen vielleicht gute Anträge hinüberfallen, wie auch immer. Und die Initiative Gemeinsames Wahlprogramm oder in diesem Fall Gemeinsames Europawahlprogramm ist dann dafür verantwortlich, bereits vorher Diskussionen zu führen und das, so wie du es gerade eben gesagt hast, bereits vorher zusammenzufassen, so dass unter Umständen in Blöcken abgestimmt werden kann. Das gilt auch so für euch, oder? Ja, natürlich. Und ganz wichtig dabei natürlich, die Initiative hat jetzt nicht den Anspruch, irgendwelche bestimmten Programmpunkte ins Wahlprogramm reinzubringen. Es geht uns jetzt hier bei der Initiative darum, quasi eine neutrale Plattform zu bieten, ja, wo die Leute die Möglichkeit haben, ihren Input zu geben. Und wir sorgen dann mit Lime-Survey-Umfragen, eine hatten wir schon, die ist an über 30.000 Mitglieder verschickt worden. Mit diesen Umfragen wollen wir halt dafür sorgen, dass die Debatte ins Vorfeld verlegt wird und man gute Chancen hat, so einen Sammelantrag zusammenzustellen, der dann konsensfähig ist. Okay, ohne jetzt ein Thema pushen zu wollen. Europa ist natürlich für viele nicht so geläufig wie die Europapolitik, ist für viele nicht so geläufig wie die Bundespolitik. Deswegen frage ich euch jetzt mal, wer auch immer von euch beiden mag, was für Themen, 1 bis 3 Themen fallen euch denn spontan ein, wo man eurer Meinung nach noch ein bisschen Programmatik platzieren sollte zur Europawahl? Okay, kann ich gerne machen. Also das Thema Demokratie ist, glaube ich, zentral. Also was Europa oder der EU gern vorgeworfen wird, ist eben die Mangel an Möglichkeit der Teilhabe, dass es alles so weit weg ist, solche Sachen. Und da sollten wir definitiv was im Programm haben, wobei das sich gar nicht mal so schlecht abzeichnet. Wir haben ja in dem Bundestagswahlprogramm den Sixpack verabschiedet. Da gibt es auch einen Demokratieteil. Und vom Sixpack können wir fast unverändert alles übernehmen fürs Europawahlprogramm. Wenn das verabschiedet wird, haben wir also bereits was dazu. Wo was fehlt, ist zu unseren Kernthemen, wie zum Beispiel Datenschutz. Bürgerrechte, Netzneutralität, da ist ein bisschen was, aber da sollte man sich das vielleicht ein bisschen angucken, ob man nicht noch mehr dazu packen will. Dazu würde ich gerne aufrufen. Warum ich das erwähne? Wir haben ja, Malte hat es vorhin erwähnt, eine erste Umfrage gemacht, wo wir unter anderem gefragt haben, was den Piraten besonders wichtig ist als Thema. Was sollte aus Perspektive der Partei auf jeden Fall nach vorne gepusht werden? Und da sind solche Begriffe wie zum Beispiel Datenschutz ganz vorne dabei gewesen. Genau, Datenschutz, Bürgerrechte, Demokratie, Transparenz, das sind so die meistgenannten Worte. Erst dahinter kommen wichtige Themen wie Euro, Wirtschaft, Urheberrecht, Bildung. Ja. Ja, dazu hatten wir gerade die Euvicon, da ist ja viel in Sachen Europa und Wirtschaftspolitik gelaufen. Im Prinzip wollte ich damit erreichen, dass ich vielleicht zu den einen oder anderen Piraten hier anfixe oder Interessierten auch vielleicht, sich da programmatisch zu beteiligen, um das Europawahlprogramm mit nach vorne zu bringen. Und wir haben ja auch gute Chancen dann, dass das auch tatsächlich zum Tragen kommt, wenn sich da jemand engagiert. Jetzt kommen wir dann schon zu unserem letzten Teil dieser Bekanntmachung, nämlich dem Teil, wo finde ich die Informationen, wenn ich mich denn da beteiligen möchte, an wen wende ich mich? Habt ihr eine Seite? Was muss ich tun als Pirat? Also am besten geht ihr dafür auf die Seite, auf die Wiki-Seite der Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm. Ich mache es mir dazu immer einfach, ich gebe bei Google einfach ein, Initiative Gemeinsames Europawahlprogramm, und dann ist der erste Eintrag dort, die Wiki-Seite, und dort findet man alle wichtigen Informationen. Und die wichtigste jetzt zu diesem Zeitpunkt ist die Antragsfabrik, die man jetzt hat. Und dort könnt ihr eure Anträge reinschmeißen und die landen dann definitiv in der zweiten Lime-Survey-Umfrage, die Anfang September verschickt werden wird. Und dazu halt noch die wichtigen Eckdaten. Bundesparteitag in Bremen ist 30.11., Eröffnung des Antragsportals für Bremen 1.10. Antragsschluss für Bremen ist 1.11. In diesem Zeitraum bewegen wir uns ungefähr. Das heißt, die Zeit wird relativ knapp. Genau. Und das heißt, wir haben bis zum 7.9. Zeit, Anträge zu sammeln für die zweite Lime-Survey-Umfrage. Genau, deswegen würde ich gerne dazu aufrufen, Anträge einzureichen. Wenn man sich nicht sicher ist, dass diese Anträge, ich sag mal, druckfertig sind, weil bedenken, diese Anträge, so wie sie eingereicht werden, landen in der Umfrage. Wenn die dann das Rennen machen in der Umfrage, landen die in dem Vorschlag, also in dem Antrag, der dann ins beim Parteitag eingereicht wird. Wenn man also meint, okay, ich würde aber gerne 2-3 Piraten darüber gucken lassen, gibt's verschiedene Angebote von der Initiative dienstags 21 Uhr, von der AG Europa montags 21 Uhr, von den Sozialpiraten montags 20 Uhr, um an Anträge zu arbeiten. Es gibt bestimmt auch andere, die das machen. Es ist kein Prärequisit, es ist kein Muss, aber wenn man möchte, sind die Angebote da. Und sonst jeder, der meint, einen fertigen Antrag zu haben, kann es bei unserer Antragsfabrik das einreichen. Das sieht genauso aus wie bei der Antragsfabrik eines beliebigen Parteitags. Okay, Jill und Malte, dann würde ich sagen, ich danke euch beiden und dann hoffe ich darauf und wünsche uns allen, dass wir zu einem guten Europawahlprogramm finden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Danke dir. Jo, danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.